1. Obwohl du, Bethlehem Ephrath, ein klein Stadt unter den Gemeinden Judas bist, sollst du der Geburtsort dessen sein, der als Herrscher über Israel bestimmt ist und dessen Ursprung in ferner Vergangenheit liegen. 2. Die Schalb wird sein Volk verlassen, bis ein Frau geboren hat, die gebaren soll, danach werden die Verbleibenden Landslut zusammen mit den Israeliten zurückkehren. 3. Anschließend wird als Hurt auftreten und mit der Kraft Jahwe soe im majestatischen Namen Jahwe's, Saints Gottes, führen, so dass in Sicherheit leben können. Den sein Bedeutung wird sich bis und die Enden der Oder erstrecken. 4. A word den Frieden bringen. Sultan Diasira in unser Land eindringen und unser Gebiet besetzen, wer den wir ihnen sieben Hürden und Act Firstlich Manner entgegensetzen. 5. Dies Manner wer den das Assyrisch Land und das Gebiet Nimrods mit dem Schwert eroben. Auf dies Weise word das Volk vor den Assyren retten, falls dies in unser Land eindringen und unser Territorium betreten. 6. Der Ubris Jacobs unter den Volken wird dann inmitten weiler Nationen wie Tau und Regen sein, die von Jahwe kommen und die Pflanzen bewassen, one von menschlicher Erwartung oder Anstrengung abzuhangen. 7. Ebenso wird der Ubris Jacobs unter den Volken inmitten weiler Nationen wie ein Low unter den Wildtieren oder ein Junger Low unter Schafherden sein, der, wenn hindurch sieht, als Niedertritten zereist, one das Gemmend eingreifen und retten kann. 8. Du wirst den unter Drucker triumphieren besiegen und all den Feinde werden vernichtet werden. 9. An jenem Tag, so spricht Jahwe, wird ich den Förder und Kriegswagen aus denen mit entfernen. 10. Ich wird die befestigten Stadti deines Lands und all den Festungen zerstören. 11. Ich wird die Zaubere aus deiner Hand besiegen und es wird kein Beschworen mehr bei dir geben. 12. Ich wird den Götzenbilder und Kultstein aus deiner mit entfernen, so dass du fortan die Werk deiner Hand nicht mehr anbeten wirst. 13. Ich wird den Asheren ausreißen und den Götzenbilder vernichten. 14. In Zorn und Grimm wird ich raschen den Volken üben, die sich meinem Willen widersetzt haben.